Okay, Mrs. Megan, geschimpft hast du nur. Wir haben dich anscheinend am wunden Punkt getroffen. Jetzt diss uns einmal. Diss uns einmal. Nimm deine kleine Eintent und rap über uns. Nicht über die Freien vom Xander, nicht über ein Kebab oder über einen fetten Arsch. Da gibt's echt nur von den Wappler da in Österreich. Mrs. Mega, Alter. Ich hab dir schon gesagt, mach einmal locker her. Du Trautl, du Depperter. Nochmal Licht zu dessen ist verlässige Tötung, damit rein Martins erklärische in der Welt um. Und keiner kann was, schau, kein anderer nimmt dich rein vom Stile auseinander. Sag mir, wer bin ich in jeder Hinsicht? Glaub mir, ich kill dich und bring dich um. Du weißt, ich mein, wie du's nicht verstehst. Mrs. Mega braucht nicht warten, bis ihr ein Licht aufgeht. Wer zerfickt erwähnt, bitte mach's dir nicht bequemer. Von so Fame, du musst sehen, in den Game musst du gehen. Wenn ich dich seh, denk ich, das Leben ist schön. Und dann meint Mrs. Mega Acker sei kein Gegner für wen. Mega Giga, der Better Exit, seit ich Mr. Jatta, eine Quadrillion mal besser. Und will ich nicht mit Zahlen wählen? Oder hast du so viel Finger, um nachzuziehen? Ja! Yeah. So, das war der erste Bauernschädel. Jetzt kommt der zweite. Wir müssen nicht weiter tun, weil Steuers Mist und steht auch noch am Programm. Deshalb dauert es einmal länger, bis wir zurückdissen. Was Davis ist, Mrs. Mega? Bief da am Bauernhof. Bief da, es ist Kipp und Kar. Wir haben die Hits am Start und du bist am Arsch. Beef da, aller Baus per Soße. Es ist jetzt Freezing Dark, Mrs. Mega hat jetzt offiziell versagt. Was willst du mir erzählen, mir mit deinem Niveau gehören? Mrs. Mega, es ist Feberschens, weder du machst Bahö. Ich kann so nicht arbeiten. Ich bin ein Moneyboy, versteht, ich bin schwul wie der Blöchlis. Bitte weg, fick den Dreck, du bist verstocht wie ein Knöchel. Lass doch die Freundin aus dem Spür und nimm da Mio. Als Kind an der Flucht, das Teig im Arsch wie die Bitch, Mrs. Mega. Mr. Mega, nenn mich Mr. Giga, Mr. Terror. Du stehst auf meinen Freunden, steht in Facebook, falscher Zug, Terror. Und ich kann's dann immer hergehen mit der Stimmen so auf, aber jeder Lein, Negerschweine klingen mit Zaubern. Was ich da noch sagen wollte, lass im Dialekt, wie ein Rap, wie ein Depp, schicker Keck, wieder weg. Was von deinen Fans tun wir, so ein Kummer, kommt am 1. April, dann wird das hier durchgenommen. Alter, eigentlich, Alter, wollt ihr, Alter, mich noch vernetzen, Alter, kennst nichts anderes, Alter, als Hip-Hop verletzen, Alter. Beef da am Bauernhof. Beef da, es ist Kipp und Kar, wir haben die Hits am Start und du bist am Arsch. Beef da, aller Baus per Soße. Es ist jetzt Freezing Dark, Mrs. Mega hat jetzt offiziell versagt. Und wieder ist ein neiches Virus stärker als der Sog im Ausguss. Es führt an unangenehmen Stellen zum Tod all deiner Gehirnzellen. Und verbissen denkst du noch, doch da ist nichts mehr, nur mehr ein Loch in deinem Hirn, windstill und leer. Du vergisst, wie buchstabiert man mehr? Du erinnerst dich nimmer an Hänsel und Gretel, hast keine Ahnung von einem Rap-Battle. Bei so Fülle im Land, wo die Kängurus nicht rupfen, sind Gedanken am Sand, nur ein Händel rupfen. Sind zu jedem würdelosen Streit gewaltbereit und es schreit sein hinterster Gehirnlappen, heuern in die Pappen. Doch mit dem Sterben jeder Zelle rupfen wie die Otten, wie die Gummibälle. Die Augäpfel drohen auf die Erde zu krachen. Pass auf, bei uns gibt's nichts zu machen. Der Verstand speibt schon die letzten Fetzen, von der Krankheit ganz zerfressen. Bist du gezeichnet für dein Leben? A Trottel bleibt a Trottel. Eben, wer das sagt er, der Rap-Doktor. Hey komm mal her, die Typen dissen dich schon wieder. Na, ganz im Ernst, lass das mit dem Dialekt bleiben, bitte. Das ist mir immer noch Hochdeutsch genug. Danke. Beef da am Bauernhof. Beef da, es ist Kipp und Kar, wir haben die Hits am Start und du bist am Arsch. Beef da aller Baus per Soße. Es ist Freezing Dark, Mrs. Mega hat es offiziell versagt. Beef, das war's.